das strenge Verbot, vor Gräbern zu beten. Es ist auf keinen Fall erlaubt, Entschuldigung. Es ist auf keinen Fall erlaubt, vor Gräbern zu beten, weder vor Prophetengräbern noch anderen Gräbern. Das Verbot, vor einer beteten Person vorbeizugehen, und sei es auch in der heiligen Moschee in Mekka, al-Masjid al-Haram. Es ist nicht erlaubt, vor einem Beteten zu gehen, wenn sie vor ihm eine Sutra befindet. Es gibt diesbezüglich keinen Unterschied zwischen der heiligen Moschee und anderen Moscheen. Das Verbot gilt für alle Orte aufgrund der allgemeingültigen Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wenn derjenige, der vor einem Beteten geht, wüsste, was er sich dadurch an Sünde aufgeladen hat, so hätte er es sicherlich bevorzugt, 40 im Stehen zu verharren, als vor ihm zu gehen. Mit vor dem Beteten gehen ist das direkte Vorbeigehen zwischen einem Beteten und dem Ort seiner Niederwerfung gemeint. Ja, dieser Hadith weist darauf hin, dass es strengstens verboten ist, für denjenigen, der an einem Betenden vorbeilaufen möchte, vor ihm vorbeizulaufen, wenn er zwischen dem Beten und seiner Sutra läuft. Und sollte eine Person keine Sutra vor sich haben, dann schätzt man ab, wo er seinen Kopf aufsetzt, wenn er im Sujud ist. Und diese Stelle ist die Stelle, die zum Rechte des Betenden gehört. Darüber hinaus ist nicht sein Recht, dass er den Gebetsplatz für sich reserviert. Also das passiert öfter, gerade in größeren Moscheen, wie im Masjid al-Haram, da beten die Leute und nicht jeder hat eine Sutra vor sich. Und übrigens die Thematik, warum manche Ulama unterschieden haben zwischen der heiligen Moschee in Mekka und anderen Moscheen, hängt ab, nicht wegen der Moschee an sich, sondern es geht darum, die Leute, die Tawaf machen. Wenn ich bete und vor mir läuft jemand, der Tawaf macht, dann stellt sich die Frage, ist das verboten oder ist das nicht verboten? Warum? Weil derjenige, der Tawaf macht, macht etwas Spezielles im Gegensatz zu allen anderen, die an mir vorbeilaufen würden. Derjenige, der Tawaf macht, befindet sich in einem Salah. Und darf jemand vor dir beten, der Salah macht? Darf. Und deswegen sind manche Ulama der Ansicht, dass diejenigen, die Tawaf machen, vor einem laufen dürfen, selbst wenn man keine Sutra hat. Die Pflicht des Betenden, denjenigen, der vor ihm vorbeigehen will, daran zu hindern, und sei es auch in der heiligen Moschee in Mekka, in Masjid al-Haram, es ist für denjenigen, der vor einem schützenden Gegenstand betet, nicht erlaubt, jemanden vor sich vorbeigehen zu lassen, aufgrund des vorausgegangenen Hadiths: Lasse niemanden vor dir vorbeigehen, und aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wenn einer von euch vor etwas betet, was ihn vor dem Vorbeigehen der Menschen schützt, und jemand kommt und will vor ihm vorbeigehen, so muss er, der Betende, ihn, den Vorbeigehenden, gegen seine Brust stoßen und ihn so gut er kann zurückweisen. In einer anderen Überlieferung heißt es, so muss er ihn zweimal davon abhalten. Wenn er sich dennoch weigern sollte, dann bekämpfe ihn, denn er, der es ihm befohlen hat, ist ein Satan. Ja, das heißt, in diesem Fall, wenn ich bete und ich habe die Befürchtung, dass jemand an mir vorbeilaufen möchte, dann einfach so, man streckt seinen Arm aus und hindert den anderen daran. Und in der Regel, die meisten Personen, die das machen, die machen das aus Unaufmerksamkeit, sie machen das aus Versehen. Und sobald sie merken, dass sie an einem Betenden vorbeilaufen wollen, dann, und dass er die Hand ausgestreckt hat, oder wenn sie seine Hand berühren, dann normalerweise sie lassen sich zurückdrängen und machen. Während des Gebets vorwärts gehen, um einen Vorbeigehenden zu verhindern. Es ist erlaubt, ein oder mehrere Schritte vorwärts zu gehen, um jemanden, der nicht islamisch zurechnungsfähig ist, wie zum Beispiel ein Tier oder ein kleines Kind, daran zu hindern, vor einem Betenden vorbeizugehen, sodass sie dadurch hinter dem Betenden passieren können. Was das Gebet ungültig macht. Zur Wichtigkeit der Sutra im Gebet gehört... Was das Gebet ungültig macht, hinsichtlich der Sutra. Okay, hinsichtlich der Sutra, nicht allgemein. Zur Wichtigkeit der Sutra im Gebet gehört, Sie sorgt dafür, dass das Gebet desjenigen, der vor ihr betet, nicht ungültig gemacht wird, sobald jemand der drei Folgenden vor dem Beteten vorbeigeht. Ganz im Gegensatz zu demjenigen, der sich keine Sutra nimmt. Denn sein Gebet wird ungültig, wenn vor ihm eine geschlechtsreiche Frau, ein Esel oder ein schwarzer Hund vorbeigehen. Ja, das zurückzuführen auf eine Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Die Mehrheit der Ulama ist der Ansicht, dass das Gebet trotzdem gültig bleibt, wenn eine geschlechtsreife Frau, das heißt eine islamisch erwachsene Frau, Balighah, sagt man auf Arabisch, oder ein Esel oder ein schwarzer Hund vorbei. Die Mehrheit der Ulama erkennt den Hadith, aber ist nicht der Ansicht, dass das Gebet dadurch ungültig wird. Und der Autor hier vertritt die Ansicht von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, dass das Gebet dadurch ungültig wird. Wie dem auch sei, natürlich die Überlieferung spricht für diese Sache, wie dem auch sei, gemeint ist eben eine geschlechtsreife Frau und kein Mädchen. Und warum diese drei Dinge und nicht etwas anderes, ist die gleiche Frage, wieso bei, das Maghrib-Gebet aus drei Raka'a besteht und das Isha-Gebet aus vier Raka'a besteht. Das sind Sachen, wir sagen, sami'na wa ata'na, wir hören und gehorchen und nehmen das an, wie er es gesagt hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und denn es gibt natürlich Begründungen, die erwähnt werden, aber diese Begründungen sind nicht astrein. Diese Begründungen sind nicht astrein. Wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, ein schwarzer Hund, dann wurde ein Sahabi gefragt, warum der schwarze Hund? Sagt er, weil der Prophet sagt, es ist ein Satan. Der schwarze Hund ist ein Satan. Tayyib. Das wäre dann ein Beweis dafür, dass es eben Ta'abbudi ist. Das heißt, es ist so fest vorgeschrieben und wir nehmen es so an, wie es ist, weil du weißt das nicht. Ja, warum schwarzer Hund, warum weißer Hund, warum ist er ein Shaitan? Das sind Fragen, die gehören zu Ilm al-Ghaib, die kannst du nicht beantworten. Deswegen nimmst du solche Überlieferungen hin, wie sie sind. Warum ein Esel? Was mit dem Schwein? Das Schwein nicht. Deswegen, diese Fragen können wir nicht beantworten, weil es eben Ta'abbudi ist. Ta'abbudi bedeutet, es ist fest vorgeschrieben, ohne dass wir den Grund dafür begreifen können. Manche Gelehrte sagen, weil diese Dinge ablenken. Aber nicht immer. Also die Sache ist relativ. Diese Weisheiten, die erwähnt werden, kann man nicht als den zwingenden Grund, als die Illa bezeichnen, weil man wird dadurch ein Problem haben. Einfach ist, man sagt, es ist Ta'abbudi und Allah weiß am besten nicht. Na, an dieser Stelle machen wir inshallah ta'ala wieder eine Viertelstunde Pause. Möge Allah euch belohnen.